Dienstfahrzeuge sind ausschließlich für den Dienstgebrauch zu nutzen, sowie bei gesondert erteilter Genehmigung für Fahrten zwischen dem Wohn- und Einsatzort. Sie sind regelmäßig zu warten und zu reinigen. Jede Bewegung des Dienstfahrzeuges ist im Fahrtenbuch nachzuweisen, einschließlich exakter Angabe zur Fahrstrecke, Entfernung, Dauer und zum Zweck der Fahrt. Zweier? Dorst, wir haben einen Toten. Er gehört Ihnen. Merci. Ist es eine Prüfungsaufgabe oder ein echter Fall? Beides. Es handelt sich um eine unbekannte männliche Leiche im Wald zwischen Solverding und Großmorder. Die Spurensicherung ist schon unterwegs. Ich bin für eine Weile im Krankenhaus. Gute Besserung. Aber das sind knapp 50 Kilometer. Bekomme ich ein Auto? Sie müssen hier Dienstpedelec nehmen. Damit brauche ich 2 Stunden. Ja, dann fahren Sie los. Idiot! Ich bin nun mal nicht schneller als 25 km/h. Tuber Letalis, Kriminalhörspiel von Christian Hussel. Herr Krause, Ihre Maroni schmecken ausgesprochen aromatisch. Ich röste sie auf dem Grill. Und die stammt tatsächlich aus diesem Wald? Weiter hinten stehen 2 Esskastanienbäume. November war eine gute Ernte. Ich nehme nur ganz wenig Grillkohle und lege dann getrockneten Kuhmist nach. Aha. Sind Sie eigentlich immer mit Büchse unterwegs? Seit der Pensionierung darf ich keine Dienstwaffe mehr tragen. Halt! Gewehr runter, Krause. Der Täter kommt meist an den Tatort zurück. Der Kollege ist von der Mordkommission. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Zweier. Wo ist der Fahrer von diesem Leichenwagen? Das ist meiner. Im Urlaub schlafe ich drin, spart Hotelkosten. Dann sind Sie vorne an mir vorbeigezogen. Immer Überholverbot. Hätte ich sie erkannt, wäre ich natürlich brav hinterhergezuckelt. Selbst wenn inzwischen die Wildschweine unsere Leiche angeknabbert hätten. Kommt Ihre bezaubernde Vorgesetzte eigentlich auch noch? Ich habe den Fall übernommen. Was haben Sie herausgefunden? Zu 99% tot durch Fremdeinwirkung. Was noch? Der Mann trägt einen Markenanzug. Italienisches Fabrikat. Dazu Wanderschuhe, die mindestens 30 Jahre alt sind. Sehr solide und gepflegt. Dafür hat er keine Papiere bei sich. Todesursache? Mehrere Schläge mit einem scharfen Gegenstand auf Kopf und Oberkörper. Seine Halsschlagader wurde dabei durchtrennt. Der Mann ist verblutet. Tatwaffe? Verschwunden. So, und jetzt helfen Sie mir, die Leiche einzuladen. Entschuldigen Sie, laut Vorschrift muss ein Bestatter gerufen werden. Krause, wir sparen Steuergelder. Wenn Sie mich auf dem Rückweg mitnehmen? Kollege Zweier, ich sitze seit einer runden Stunde tatenlos herum, weil Sie einen Fahrradausflug unternehmen. Sie müssen sich am Tatort umschauen. Ja, ich kann nicht noch länger warten. Jetzt packen Sie bitte mit an. 19 Uhr. Kann ich dann genauer sagen. Achso, ja. Diesen Beutel hier hat die Spusi für Sie dagelassen. Da ist alles drin, was der Tote bei sich trug. Und wer sind Sie? Bruno Krause. Wir sind Kollegen. Ich war früher bei der Verkehrspolizei. Sie haben den Toten gefunden? Ja, einer muss ja nach dem Rechten schauen. Wollen Sie auch einen Schluck? Kein Bier vor 4. Wann haben Sie ihn gefunden? Vor 2 Stunden. Die Spurensicherung und der Doktor waren gleich da. Das ist doch eine alte Sula-Box-Doppelflinte. Hm? Lebt es sich hier besonders gefährlich, dass Sie damit herumlaufen? Ich bin Jäger. Bei uns ist es eigentlich friedlich, aber das ist jetzt schon die 3. Leiche in 8 Wochen. Deshalb inspiziere ich jeden Tag den Wald. Ja. Sie haben alle drei Toten entdeckt? Mir gefällt das genauso wenig. Und wo sind die beiden anderen? In der Abdeckerei. Sind Sie verrückt? Zuerst war es ein Schwein. Die Verletzungen sahen so ähnlich aus wie bei diesem Mann, nur dass es am Ast hing. Und danach ein Hund. Ich habe ihn bloß gefunden, weil sich Krähen und Möwen drum gestritten haben. Die Tiere stammen aus Ihrem Dorf? Das eine aus Solverding. Das andere aus Großmorla, das ist unsere Nachbargemeinde. Ist Ihnen am Tatort etwas aufgefallen? Bei dem Mann? Nein. Gut. Haben Sie eine Steckdose? An der ich mein Dienstfahrzeug aufladen kann. Kommen Sie. Wir waren schon vor dem Krieg elektrifiziert. Solverdingen hat 37 Einwohner und ca. 500 Nutz- und Haustiere. Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Wurde bei den ersten beiden Opfern Anzeige erstattet? Wenn wir Probleme haben, regeln wir das untereinander. Was jagen Sie so? Es gibt zu viel Schwarzwild. Unten am Fluss machen sich die Nutrias breit. Die Waschbären sind eine Plage. Ich gebe Ihnen gern einen Nutria mit. Ja, kein Bedarf. Meine Mutter hat uns sie immer vorgesetzt. Außerdem ist Wild meist kontaminiert. Also ich habe den Toten noch nie bei uns gesehen. Aber ein Wanderer im guten Anzug, das ist doch merkwürdig, oder? Nach diesem Busfahrschein ist der am Gasthof Goldene Knolle ausgestiegen. Eine Gaststättenrechnung hat er auch einstecken. Wie ist er da hingekommen? Der Gasthof liegt 10 Kilometer entfernt. Ich weiß es nicht. Unser einer geht da nicht hin. Herr Krause, Sie sind mein verdeckter Ermittler vor Ort. Halten Sie Augen und Ohren weit offen. Ich hatte heute nicht mehr mit Ihnen gerechnet. Hoffentlich hat die Radtour Sie nicht überanstrengt. In diesem Alter führt es leicht zum Herzinfarkt. Wie Sie sehen, geht es mir blendend. Kommen Sie schon wieder allein? Kommissarin Dorst liegt im Krankenhaus. Was hat sie denn? Oh, sie hat in der letzten Zeit stark zugenommen. Dauerstress, Überstunden, Leichen. Da hat sie pausenlos Fastfood in sich gestopft. Sie lebt ja nur für die Arbeit. Kein Mann, der sie mal die Zügel nimmt. Sie hat ja nicht mal ein Haustier. Woher wissen Sie das? Das mit dem Mann, meine ich. Hätte sie da irgendwelche Ambitionen, würde sie mehr auf ihre Figur achten. Von Maniküre, Pediküre und Outfit ganz abgesehen. Zweier. Sie sind ein noch größerer Chauvinist als ich. Ich achte durchaus die fachliche Kompetenz von Frau Kriminalkommissarin Katja Dorst. Aber weil sie sich falsch ernährt, übernehmen Sie jetzt die Ermittlungen. Als Zeitarbeiter. Zahlt die Verleihfirma gut? Sie wissen es noch nicht. Die Kripo hat mich übernommen. Vollzeit. Parallel zur Arbeit absolviere ich ein Fernstudium. In Ihrem Alter? Chapeau? Wie ist der Mann denn nun gestorben? Wir Rechtsmediziner lösen Schicht für Schicht ab, wie beim Zwiebelschneiden. Die äußere Hülle stammt, wie gesagt, aus Italien, inklusive der Wanderschuhe. Dafür war die Unterwäsche made in Bangladesch und nicht mehr ganz frisch. Ja, nächste Schicht. Leicht vergrößerte Prostata. Wie sicher bei Ihnen auch. Ich empfehle ein Screening und eine Darmspiegelung. Sonst watscheln Sie bald mit Windeln rum. Nächste Schicht. Die Leber sieht nicht gut aus. Ich tippe auf Rotweinabusus. Aber gehen wir eine Schicht zurück. Der Tote hatte Erde unter den Fingernägeln. Die Erde stammt aus dem Wald, in dem er aufgefunden wurde. Er hatte die gleiche Erde an der Hose. Offenbar hat er auf dem Waldboden gekniet, als er an Rücken und Hals verwundet wurde. Letzteres führte zum Tod. An den Wunden war ebenfalls Erde. Was wurde als Mordwaffe verwendet? Ich habe solche Verletzungen noch nie gesehen. Sie könnten von einer Spielzeugschippe herrühren, aus Metall oder von einem Gartengerät. Allerdings muss der Täter aus einem geradezu unmöglichen Winkel zugeschlagen haben. Haben Sie eigentlich seinen Magen untersucht? Der Mann wurde nicht vergiftet, er ist verblutet. Er hatte eine Gaststättenrechnung bei sich. Ich möchte wissen, ob er wirklich dort gegessen hat. Dann zeigen Sie dem Gastwirt sein Foto. Fremde Mageninhalte stimmen mich regelmäßig depressiv. Zweier, Sie sind der erste Kollege, der mich besucht. Muss ich mir Sorgen um Sie machen, Frau Kommissarin? Eher nein. Ich habe Ihnen hier eine Liste mitgebracht. Da stehen nur Lebensmittel drauf, mit denen Sie sich gesund ernähren. Also wenn Sie sich daran halten, ist eine Portion Pommes oder ein Stück Schwarzwälder Torte pro Woche erlaubt. Ach, Zweier, haben Sie denn wirklich nicht bemerkt, wo ich bin? Das hier ist die Geburtenabteilung. Ich bin im 8. Monat schwanger. Es gab Probleme. Wieso sind Sie schwanger? Na, das passiert uns Frauen manchmal. Und? Wo steckt der Mann dazu? Wie kommen Sie mit dem Toten voran? Sie wollen nicht darüber reden. Auch gut. Darf ich den Kollegen von Ihrer Krankheit berichten? Oh, Zweier, Sie sind ein Vollidiot. Jetzt verschwinden Sie und vermasseln Sie diesen Fall nicht. Denken Sie dran, Sie können in der Theorie noch so gut sein, aber die Praxisnoten entscheiden die Prüfung und Ihre praktische Arbeit beurteile ich. Haben Sie schon gewählt? Ich kann mich nicht entscheiden. Dann empfehle ich die Schweinefleischkroketten mit Trüffeln oder das gebratene Kalbsfilet à la Talleyrand. Die gedämpften Jakobsmuscheln. Klingt ja alles nett, aber bei den Preisen hat sich nicht zufällig ein Druckfehler eingeschlichen. Wir stehen vor der Aufnahme in den Michelin. Sie können gern mit Kreditkarte zahlen. Omelette mit 10 Gramm Trüffeln. Dafür verlangen Sie tatsächlich 52 Euro. Wir verwenden ausschließlich Alba-Trüffeln. Kaffbrühe mit Ei und Toast bekommen Sie für 3,50 Euro. Ich habe noch nie Trüffel gegessen. Was ist daran besonders? Der Geschmack. Dann nehme ich das Kartoffelgurkenpüree mit Trüffeln. Bitte eine halbe Portion. Ausgezeichnete Wahl. Was möchten Sie dazu trinken? Ein Weizen. Zu diesem Gericht passt am besten ein Barolo. Ich möchte ein Weizen. Gern. Noch was. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein. Der sieht aber gar nicht gut aus. Er hat gestern bei Ihnen gegessen. Ich kann mich leider nicht erinnern. Mittags herrscht hier immer großer Andrang. Woher wissen Sie dann, dass er mittags da war? Na, wenn er wirklich hier war, kann das nur mittags gewesen sein. Sonst wäre er mir ja aufgefallen. Entschuldigen Sie, dürfte ich das Foto sehen? Bitte. Ja. Nein, nein. Der Mann ist nicht aus unserer Gegend. Weshalb interessieren Sie sich für ihn? Weil er kurz nachdem er in diesem Lokal gegessen hat, sterben musste. Zweier, Mordkommission. Ach was. Und wie kommen Sie darauf, dass er gerade hier gespeist hat? Er hatte die Rechnung einstecken. Ach. Mit wem habe ich die Ehre? Ach ja, Franz Erdmann, Bürgermeister. Ich würde mich freuen, wenn es Ihnen bei uns gefällt. Zu uns kommen alle die, die gutes Essen und freie Natur schätzen. Weizen, bitte. Franz, geh wieder an deinen Tisch. Ach, ja, ja. Der Herr ist von der Mordkommission. Und ich dachte schon, Sie sind von der Hygiene. Mein Erscheinen wirkt sich in der Regel unangenehmer aus. An dieser Stelle hast du gelegen, toter Mann. Ich weiß zwar immer noch nicht, wer du bist, ich weiß... Du bist auf allen Vieren durch den Wald gekrochen, ehe du getötet wurdest. Wonach hast du gesucht? Ich sehe am Boden nur Gras, altes Laub, schwärmige Fliegen. Was tun Sie da? Sag mal, sind Sie verrückt, mich so zu erschrecken? Legen Sie das Werkzeug langsam vor sich ab. Warum? Hände hoch, Schippe runter. Treten Sie 5 Schritte zurück. Ich arbeite bei der Mordkommission. Wer sind Sie? Ich wohne hier. Sie sprechen aber mit Akzent. Ich bin Frankreich geboren. Je m'appelle Philippe Sakulowski. Sakulowski? Klingt ja eher slawisch. Meine Frau wollte ihren Namen behalten. Warum ziehen Sie gerade nach Solverding? Deutsche Frauen lieben Haus und Boden. Französische Frauen lieben Mod und in Kaffee sitzen. Ça ne changera pas. Ich bin Bauer. Ich habe eine deutsche Frau geheiratet. Wozu benutzen Sie diese Schippe? Graben. Im Wald. An dieser Stelle wurde gestern ein Mann getötet. Ich habe gehört, im Wald ist auch mein Hund tot. Gute Wasserhund. Und wer hat Ihren Hund umgebracht? Ich weiß nicht. Wir gehen jetzt zu Herrn Krause. Der wird mir Ihre Identität bestätigen. Sie schieben mein Fahrzeug. Bleiben Sie immer 5 Schritt vor mir. Für die Schippe erhalten Sie ein Beschlagnahmeprotokoll. Vorwärts. Ach, Herr Kollege, wo die Steckdose ist, wissen Sie ja. Danke. Kennen Sie diesen Mann? Philipp? Na klar. Der wohnt seit 10 Jahren in Solverdingen. Herr Sakowski, Sie können gehen. Sakulowski, s'il vous plaît. Allez, adieu. Ich habe ihn am Tatort aufgegriffen. Wissen Sie, Conny, das ist die schönste Frau im Dorf. Alle wollten sie. Wer ist Conny? Ja, seine Frau. Sie hat Philipp aus dem Vogesenurlaub mitgebracht. Er hat sie geheiratet und ist geblieben. Hat den Hof von Connys Eltern übernommen und auf Vordermann gebracht. Dem Dorf tut frisches Blut gut. Was blubbert da eigentlich in Ihrer Wohnung? Das muss die Klosettspülung sein. Also früher war Christoph mit Conny zusammen. Zuerst war Christophs Schwein tot, dann Philipps Hund. Und wer ist Christoph? Biobauer in Großmorla. Sein Acker grenzt an Solverding. Dann bringen Sie mich mal zu ihm. Christoph, komm rüber. Ich dachte, Biobauern arbeiten mit Zugochsen oder Pferden. Wie Sie sehen, fahre ich auf einer Ziege. Christoph, es geht um den Toten. Mein Kollege leitet die Ermittlung. Vor dem Mann sind Sakowskis Wasserhund Sakulowski und ihr Schwein gestorben. Wer davon zuerst? Erna. Wer? Seine Sau. Wie ist die in den Wald gekommen? Erna hat immer gemacht, wozu sie Lust hatte. Hat Sakowski ihre Sau getötet? Sakulowski? Fragen Sie ihn doch. Und haben Sie danach seinen Hund vergiftet? Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich bin auf der Suche nach einem Mörder und seinem Motiv. Kannten Sie den Toten? Nie gesehen. Wissen Sie, wie viele Stunden ich jeden Tag auf dem Acker bin? 18. Und wissen Sie, was ich im Jahr verdiene? Neid und Geld sind beliebte Mordmotive. Auch Eifersucht. Was hat der Fremde ausgerechnet im Wald zwischen Solverding und Großmorla gesucht? Wir liegen sehr schön. Der Wald, der Fluss, die vielen Wanderwege. Da kommt also ein wildfremder Mann extra mit Bahn und Bus aus Italien, um sich gerade hier umbringen zu lassen. Für mich klingt das nicht nach einem Zufall. Ich habe schon rumgefragt. Den kannte wirklich keiner. Sie sind dran, Zweier. Unsere Leiche trug italienische Kleidung und hatte eine Bahnfahrkarte aus Italien einstecken. Genauer gesagt, aus Asti über Freiburg zu uns. Hier ist er dann in den Bus gestiegen und zur Goldenen Knolle gefahren. Ich habe den italienischen Kollegen sein Foto geschickt, mit der Bitte um Identifizierung. Bis jetzt haben Sie alles richtig gemacht. Im Wald stand plötzlich ein französischer Bauer vor mir. Das hatte er in der Hand. Eine Schippe. Könnte das die Tatwaffe sein? Der gebogene Schaft würde den merkwürdigen Winkel erklären. Und? Was haben Sie für mich? Ich habe mir tatsächlich seinen Mageninhalt vorgenommen. Wider Erwarten war der Mann Feinschmecker. Lassen Sie mich raten. Rühreier mit Albertrüffeln? Dazu 2 Schoppen Rotwein? Richtig. Die Provenienz der Pilze konnte ich allerdings nicht bestimmen. Ich habe hier eine Probe. Kartoffel-Gurkenpüree mit Trüffeln. Mich interessiert, ob es sich um die gleiche Sorte handelt. Und woher haben Sie das Vergleichsmaterial? Ich habe ebenfalls in der Goldenen Knolle gegessen. Wenn die Proben identisch sind, war der dort. Ich würde auch gern einmal Alba-Trüffeln probieren. Fahren Sie zum Gasthof. Stecken Sie sich aber genügend Kleingeld ein. Ich bereite meine Speisen lieber selbst zu. Der 400-Wattstunden-Akku soll deutlich mehr Leistung bringen. Jetzt noch den BPX-Key zwischen Geschwindigkeitssensor und Motor stecken und alles wieder zusammenschrauben. Ja. Egon 2, jetzt fährst du mit Bunny Power. Ja? Signore 2? Sì, sì. Ha parlato italiano? Leider nein. Ist kein Problem. In Schule ich lerne Deutsch. Prima. Haben Sie den Mann auf dem Foto identifiziert? Sì. Giacomo Favelli, geboren 2. April 1957 in Piemont. Witwer, zwei große Kinder, Weinbauer und Richter. Ein Richter? Ja, er war Kapazität. Einmal im Jahr ist Trüffelmesse Alba. Er war Trüffelrichter, hatte dicke, gute Nase. Er hat Trüffel gerochen. Auf einer Messe. In Trüffelmarkt Alba gibt es nur Königin von allen Trüffeln. Wann findet der Markt statt? Oktober. Ernte ist Oktober bis Dezember. Wie viel kostet eigentlich so ein frischer Alba-Trüffel? Oh, gute Qualität. 1 Kilogramm kaufe 5.000 bis 9.000 Euro. In Japan 15.000 Euro. Aber war Auktion 2007 und dort war schöne 750 Gramm Trüffel 143.000 Euro. Diese Dinger gibt es nur bei Ihnen? Echte Tartufo Bianco d'Alba gibt es nur bei uns. Und was mache ich, wenn ich gerade mal nicht nach Italien kann? Dann Sie bestellen bei seriösen Lieferanten. Ich habe nachgesehen, in Freiburg ist Wolfram Strobel. Sie haben was gut bei uns. Meine Frau liebte Mozartkugeln. Eisig. 32, 35, 38, 40, 42, 43, 8, 44, 3, 45 Stundenkilometer. Hier ist Überholverbot, du Idiot! Herr Strobel, ich brauche Ihre Hilfe. Sie sagten am Telefon, Sie seien von der Mordkommission und interessieren sich für Alba-Trüffeln. Wie geht das zusammen? Ich ermittle in einem Mordfall. Der Tote war in Alba Trüffelrichter. Wo haben Sie den Mann gefunden? In einem Waldstück zwischen Solverding und Großmorla. Zuvor hatte er im Landgasthof Trüffel gegessen. In der Goldenen Knolle. Woher wissen Sie das? Das ist der einzige Landgasthof in 200 Kilometern Umgebung, der weiße Trüffeln anbietet. Hieß der Mann, hieß er Giacomo Favelli? Ja. Sie kannten ihn? Setzen Sie sich bitte. Kann ich Ihnen ein Glas Rotwein anbieten? Barolo? Erraten. Ich importiere Trüffeln und Wein aus dem Piemont. Also ich bin leider mit dem Dienstfahrzeug unterwegs. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich mir ein Glas einschenke. Ich kannte Favelli seit fast 20 Jahren. Waren Sie befreundet? Geschäftsbeziehungen. Er hat mir gezeigt, worauf ich bei Trüffeln achten muss. Durch ihn habe ich auch zuverlässige Verkäufer kennengelernt. Bei weißen Trüffeln wird oft betrogen. Wie geht das denn? Manche Trüffeln sind überreif. Oder es werden minderwertige Sorten untergemischt. Man kann das Gewicht mit Sand manipulieren. Frische Farbe und Geruch mit Trüffelöl und. Selbst giftige Hartbovisten wurden schon angeboten. Und wie bei allem tauchen chinesische Kopien auf. Mich hat ein Kollege gebeten, Albatrüffel zu besorgen. Ich würde Ihnen gern eine Portion abkaufen. Derzeit kann ich aber nur konservierte Trüffeln anbieten. Frische Ware kommt erst im Oktober. Ja, kein Problem. Pro Person und Gericht rechnet man etwa 10 Gramm. Am besten entfalten sich Albatrüffeln auf Spiegelei. Sie müssen sie in schmalen Scheiben darüber hobeln. Auf gar keinen Fall mitbraten. 10 Gramm pro Person. Dann nehme ich 20. Nein, 30 Gramm. Ich könnte Ihnen eine 40 Gramm Trüffel anbieten. 1B-Qualität. Die würde 180 Euro kosten. 180 Euro? Darf ich fragen, wie groß Ihre Handelsspanne ist? Sie ist bei diesem Angebot so gering, dass ich Sie bitte, niemandem meinen Preis zu verraten. Ich müsste erst mal zum Geldautomaten. Schicken Sie mir eine Überweisung. Übrigens, wirken Trüffeln aphrodisierend. Fangen die Italiener jetzt auch schon damit an? Also in Asien gibt es ja keine Pflanze, die nicht potenzfördernd sein soll. Dann essen Sie die Trüffeln mal im Bett. Allein schon der männlich-erotische Geruch hat es in sich. Sie kannten den Toten. Wussten Sie, was er hier wollte? Ich habe ihn vor ein paar Tagen gebeten, nach Deutschland zu kommen. Sie haben ihn herbestellt. Bitte, hängen Sie das nicht an die große Glocke. Also, die goldene Knolle hat von mir jahrelang Trüffeln bezogen. Seit geraumer Zeit sind die Bestellungen stark rückläufig, obwohl weiterhin Alba-Trüffeln auf der Karte stehen und das Gasthaus gut besucht wird. Beim Wein ist die Bestellmenge stattdessen konstant geblieben. Woher kommen die Trüffel dann? Das habe ich Favelli auch gefragt. Er hat sich zu Hause im Piemont umgehört. Niemand will an die goldene Knolle geliefert haben. Deshalb wollte er sich selber überzeugen. Ich habe ihn am Bahnhof in Empfang genommen und zum Bus gebracht. Seitdem warte ich, dass er sich meldet. Ich würde ja gerne eine Verwechslung ausschließen. Haben Sie ein Foto von ihm? Einen Moment. Das ist zwar schon 10 Jahre alt, aber eigentlich hat er sich kaum verändert. Seine Nase ist einzigartig. Das ist er. In seiner Hand diese Schippe, was hält er in der Hand? Das ist eine Trüffelschaufel, wie sie professionelle Trifulau verwenden. Trüffel wachsen unter der Erde. Wie findet man sie dann? Da schwört jeder auf eine andere Methode. Manche Trifulau erkennen die Stellen, weil die Erde darüber in bestimmten Mustern aufbricht. Andere beobachten die Trüffelfliegen, die ihre Eier darin ablegen. Früher suchte man mit Trüffelschweinen. Die fressen nur die Trüffeln meist selber. Auch Bären und Ziegen wurden zur Suche verwendet. Heutzutage sind die meisten Sammler mit Trüffelhunden unterwegs. Nimmt man dafür eine bestimmte Rasse? Beliebt sind Lagotto Romagnolo, Wasserhunde. Und wie sieht eine Trüffelfliege aus? Schauen Sie ins Internet. Mir fällt gerade ein, vor 2 Monaten hatte ich einen merkwürdigen Anruf. Ein Mann fragte nach, was deutsche Trüffeln wert sind. Was war daran ungewöhnlich? Er hatte überhaupt keine Ahnung von Trüffeln, kannte keine einzige Art, aber fragte, wo er welche verkaufen könnte. Ich habe ihm erklärt, dass das verboten ist. Und das Seltsamste war, seine Nummer hatte dieselbe Vorwahl wie die goldene Knolle. Hier bitte. Ich habe mir die Nummer aufgeschrieben. Ich habe schon versucht, Sie zu erreichen. Wo haben Sie denn gesteckt, Zweier? Sie wollten doch weiße Trüffel. Ich habe welche besorgt. Im Frühling gibt es leider nur konservierte Exemplare. Das heißt Trüffeln, nicht Trüffel, Sie Banause. Singular die Trüffel, Plural die Trüffeln. Hier sind 50 Euro. Den Rest können Sie behalten. Nein, den spendiere ich. Unter zwei Bedingungen. Sie laden Katja Dorst und mich zum Essen ein. Und Sie vergleichen die Knolle mit der Probe, die ich Ihnen gegeben habe. Welche übrigens mit den Essensresten des Toten übereinstimmt. Das ist doch mal was. Ich habe noch eine gute Nachricht. Die Schippe, die Sie mir gebracht haben, also mit so einem Gerät wurde das Opfer ermordet. Verletzungen und Winkel stimmen überein, vorausgesetzt, dass der Täter gestanden und das Opfer sich auf den Knien aufgerichtet hat. Ich konnte sogar Blutspuren nachweisen. Dann habe ich wohl den Fall gelöst. Ich bin gut, wild? Schweineblut. Schade. Das Ding heißt übrigens Trüffelschaufel. Ich schlage vor, wir reden beim Diner weiter. 20 Uhr, bei mir? Trüffeln sollen am besten auf Spiegelei schmecken. Roh und dünn gehobelt. Ja, nicht mitbraten. Das Zubereiten müssen Sie schon mir überlassen. Kommissarin Dorst, das ist ja eine Überraschung. Hat man Sie wegen Renitenz aus dem Krankenbett geworfen? Ganz im Gegenteil, ich wurde wegen guter Führung entlassen. Mhm. Für die nächsten 2 Monate bin ich aber noch krankgeschrieben. Ja, bis Entbindung und Vernarben des Kaiserschnitts. Daraus wird bei Alleinstehenden sehr schnell ein Erziehungsjahr. Ich bin nicht gekommen, um mit Ihnen meine Zukunftspläne zu erörtern. Sie sind aber auch nicht dienstlich hier, weil Sie ja krankgeschrieben sind. Na, Zweier hat mich eingeladen. Er sagte, Sie kochen für uns. Mhm. Wo wir gerade von ihm sprechen. Was für einen Eindruck haben Sie denn von ihm? Also ich meine, wie macht er sich? Der Mann verdient unsere Anerkennung. Er könnte sich früh verrenten lassen, aber absolviert eine Umschulung nach der anderen. Erfolgreich. Ist Altersagilität pathologisch? Noch nicht. Aber wenn das bedingungslose Grundeinkommen käme, wüsste ich zumindest bei uns dreien, dass wir weiterhin Überstunden leisten. Apropos Essen. Sie haben nicht zufällig einige Spreewaldgurken hier herumliegen? Leider nein. Ich wollte nicht das Gurkenklischee bedienen. Und deshalb habe ich saure Kapernäpfel besorgt. Ja, vielleicht hätte ich mich doch in Sie verlieben sollen. Würde ich mit Kinderwagen eine gute Figur machen? Na, man würde sich jedenfalls nach Ihnen umdrehen. Tja. Die Chance ist vertan. Darf ich fragen, wer der glückliche Vater ist? Dürfen Sie nicht. Oh, machen Sie bitte auf. Ich muss mich ums Essen kümmern. Sie sind tatsächlich gekommen. Prima. Treten Sie ein. Ist er der Vater, der Leichenschnipsel? Oh, habe ich gerade einen guten Witz verpasst? Unbedingt. Ja, ich höre. Es tut mir leid, er war nicht jugendfrei. Bitte. Ja, ich brauche noch eine Minute. Decken Sie hier inzwischen weiter ein, bitte. Wo sind die Weingläser? Ich habe ein Barolo mitgebracht. Im Bücherschrank. Korkenzieher liegt auf der Menschheitsdämmerung. Oh. Jetzt. Tja. Zum Wohle. Ich wünsche gesunden Appetit. Bitte schlingen Sie nicht so, Frau Kommissarin. Im Krankenhaus gab es nur Teewurst und Camembert. Für den Preis dieser Mahlzeit hätten Sie die Fleischtheke im Supermarkt abräumen können. Fällt mir gerade was ein. Vor 15 Jahren habe ich Urlaub in der Slowakei gemacht. Im Gebirge. Es war heiß. Ich hatte weder Essen noch Trinken dabei. Am Wegrand standen Nelkenschwindlinge. Also dachte ich jedenfalls. Ich habe sie gleich roh gegessen und war für mehrere Stunden Gott. Weil das nämlich irgendwelche Kahlköpfigen waren, voller Psilocybin. Also natürliches LSD. Also ich habe ja Champignons und Karbol-Egerlinge verwechselt. Hm? Was mir eine Magenspülung eingebracht hat. Haben Sie inzwischen die Trüffelproben verglichen? Ja. Es handelt sich um verschiedene Sorten. Also das hier sind garantiert echte Albatrüffel. Mhm. Ich bin ja gespannt, wie der Wirt reagiert, wenn ich ihm die Untersuchungsergebnisse präsentiere. Hm. Aber ich möchte ihm vorher noch etwas zeigen. Oh, nehmen Sie bitte die Fliegen vom Tisch. Diese Exemplare sammeln sich an bestimmten Stellen auf dem Waldboden. Man nennt sie Trüffelfliegen, weil sie ihre Eier in reifen Trüffeln ablegen. Aber woher haben Sie die? Aus dem Waldstück zwischen Solverding und Großmorla, wo Schweine, Trüffelhunde und Trüffelrichter sterben und Bauern mit Trüffelschaufeln durch die Gegend streifen. Ein wenig Sport täte Ihnen auch ganz gut. Einverstanden. Auf dem Rückweg gebe ich Ihnen nur 10 Minuten Vorsprung. Abgemacht. Gut. Mann, diese Kneipe ist beflaggt, als würde drin ein EU-Gipfel abgehalten werden. Europafahne, deutsche, italienische Flagge, irgendwelche alten Wappen. Nehmen Sie Ihren Asservatenbeutel und folgen Sie mir. Sie kommen mit Verstärkung? Das ist Dr. Scherenschleifer, unser unfehlbarer Gerichtsmediziner. Guten Tag. Oh, setzen Sie sich doch. Ich bringe sofort die Speisekarte. Nein, danke. Wir haben gestern echte Albatrüffel, Trüffeln gegessen. Warum sollten wir Ihre überteuerten Fälschungen bestellen? Das ist eine Verleumdung. Dafür könnte ich Sie anzeigen. Ich bin wegen eines Mordes gekommen. Und ich werde diese Gegend nicht ohne den Mörder verlassen. Haben Sie mich verstanden? Sie reden ja laut genug. Kollege Scherenschleifer, bitte. Das ist Beweismittel Nummer 1. Eine Trüffelschaufel. Mit solch einem Gerät erfolgte die Tat. Diese Schippe hier stammt aus Solverdingen. Beweismittel Nummer 2. Diese niedlichen Fliegen stammen ebenfalls aus dem Wald bei Solverdingen. Sie benötigen etwas ganz Besonderes für ihre Entwicklung. Trüffeln. Ich habe weder Schippe noch Fliegen je gesehen. Beweismittel Nummer 3. 2 verschiedene Trüffelproben. Beide sind von Adern durchzogen, aber die Muster sind verschieden. Der Geruch ist jedes Mal leicht knoblauchartig, aber bei Geschmack und Herkunft unterscheiden sie sich beträchtlich. Erst recht beim Preis. Jetzt sind Sie dran. Raten Sie, welches ist die echte Albatrüffel? Und welches die Märztrüffel, die Sie Ihren Gästen als Albatrüffel vorsetzen? Das reicht noch lange nicht, um mir einen Mord anzuhängen. Immerhin reicht es für 2 Anzeigen. Wegen Betrugs und weil die kommerzielle Ausbeutung jeglicher deutscher Trüffel nach der Bundesartenschutzverordnung verboten ist. Sollte ich etwa minderwertige China-Trüffel nehmen? Die wurden mir schon angeboten. Bei diesen Knollen weiß ich wenigstens, wo sie herkommen. Der Tote war nicht irgendwer. Er war Trüffelrichter. Er wird sofort gemerkt haben, dass sie ihm nicht vorsetzen, was auf der Karte steht. Hätte er das publik gemacht, hätte das weitreichende Konsequenzen für sie gehabt. Das genügt durchaus als Motiv für einen Mord. Ja, er hat mit einer Anzeige gedroht. Wir konnten uns einigen. Ihr Koch versteht der Handwerk. Meine Mutter kocht. Ich werde sie ausrichten. Ich habe nicht das so gute Essen in Deutschland erwartet. Vielen Dank. Nur gibt es Probleme mit den Zutaten. Ich komme aus Piemont. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Die Trüffel sind frisch. Wir legen großen Wert auf Qualität. Albatrüffeln ernten nur bis Januar. Jetzt. Ist der Beginn April. Trüffeln bergen viele Geheimnisse. Ich weiß es sehr gut. Mein Name ist Giacomo Favelli. Ah, ich habe von Ihnen gehört. Was machen wir mit dem Problem? Ich kann mir keine Probleme leisten. Kaufen Sie bei uns oder Herr Strobel in Freiburg. Sonst streiken weiße Trüffeln von der Karte. Dritter Weg ist die Polizei. Geben Sie mir eine Frist. 7 Tage. Das ist zu kurz. Eine Woche oder ich zeige an. Gut. Metztrüffeln sind nicht schlecht. Ich möchte Probe nach Hause nehmen. Ich schenke Ihnen einen. Ich gesuche selbst. Sie zeigen mir, wo. In einer Stunde. Ihre Mahlzeit geht natürlich auf Kosten des Hauses. Nein, ich zahle 40% von der Karte. Ich spaziere und bin in einer Stunde zurück. Ein Aperol nehme ich an von Haus. Danke, Herr Favelli. Und er ward nie wieder im Gasthof gesehen, weil Sie ihn beseitigt haben. Nach genau einer Stunde kam er zurück. Gibt es dafür Zeugen? Meine Mutter? Gäste? Dann erzählen Sie mal Ihre Version. Die Trüffeln, ich bekomme sie aus der Umgebung. Aus Solverdingen. Von Monsieur Bauer Philippe. Ich habe ihn sofort angerufen. Wir haben vereinbart, dass ich Favelli zu ihm bringe und er ihm zeigt, wo die Trüffeln wachsen. Ein italienischer Trüffelrichter besucht den französischen Trüffeljäger auf deutscher Krume. Das ist der Ritterschlag. Mit Potenzial fürs Gefängnis. Wir sind mit meinem Auto gefahren. Favelli wollte, dass ich ihn im Wald absetze und Philipp hole. Kaum ist er ausgestiegen, war er völlig verändert. Er hat so eine Schippe hervorgezaubert und ist langsam durch den Wald gelaufen. Dabei hat er mit einem Zweig auf den Boden geschlagen. Er schien seine Umgebung überhaupt nicht mehr wahrzunehmen. Er hat Trüffelfliegen aufgescheucht, die anzeigen, wo Trüffeln wachsen. Ich bin zu Philipp weiter, er war nicht zu Hause und ich musste ihn suchen. Dann sind wir zusammen zurück. Favelli war schon tot. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen? Weil wir nicht wollten, dass man eine Verbindung zwischen uns zieht. Sie verkaufen nach wie vor deutsche Märztrüffeln als Alba-Trüffeln, weil der Mann, der dies verhindern wollte, gestorben ist. Welch wunderbare Lösung. Die Wochefrist ist noch nicht um. Ich habe bereits weiße Trüffeln bestellt. Sie verlassen vorläufig nicht den Ort. Sonst leite ich eine Fahndung nach Ihnen ein. Krause, Sie werden gebraucht. Moment. Ich habe auf Sie gewartet. Ziehen Sie sich erst mal richtig an. Eine Minute. Ich putze mir bloß die Zähne. Der Mann hat ein Alkoholproblem. Er brennt sich sein eigenes Zielbesserchen. Er ist Jäger. Ja. Haben Sie den Täter? Wir sind nah dran. Kennen Sie diese Telefonnummer? Das ist unsere Vorwahl. Moment, ich schaue ins Register. Christoph, das ist Christophs Nummer. Solverdingen und Großmorla reden noch über die Hochzeit, aber die Telekom hat beiden längst die gleiche Vorwahl gegeben. Die beiden Orte sollen eine Gemeinde bilden? Ja. Die Idee stammt vom Bürgermeister von Großmorla. Okay. Holen Sie jetzt Ihre Box-Doppelflinte? Wir besuchen den Franzosen. Herr Sarkowski, es wird Zeit für ein Geständnis. Sarkulowski. Bitte sagen Sie nichts zu Frau. Sie werden ihr schon erklären müssen, weshalb Sie hinter Gittern landen. Warum Gefängnis? Je comprends pas. Ich habe den Mann nicht getötet. Sie sammeln im Wald Märztrüffeln, die Sie an die Goldene Knolle verkaufen. Der Wirt hat Sie angerufen, weil dicker Ärger anstand. Sie wollten sich treffen, aber der Knollenwirt musste Sie lange suchen, weil Sie inzwischen das Problem auf Ihre Weise beseitigt haben. Ich konnte Blut an Ihrer Trüffelschaufel nachweisen. Das ist Lüge. Vorsicht, Philipp. Ich habe Schrot geladen. Wir gehen jetzt dorthin, wo Herr Krause den Toten gefunden hat. Unterwegs erzählen Sie mir ganz genau, was vorgestern geschehen ist. Ja, c'est vrai, ich habe Schwein mit Trüffelschaufel erschlagen. Ich zahle Christoph. Weshalb hast du das getan? Schwein hat meine Trüffeln gefressen, hat Christoph gezeigt, wo Trüffeln wachsen. Er wollte Geld, weil ich Trüffeln verkaufe. Ich nehme mir Christoph vor. Überlassen Sie das uns, Herr Krause. Christoph hat sich erkundigt. Er wusste, dass es in Deutschland verboten ist, Trüffeln zu ernten und zu verkaufen. Damit hat er Sie erpresst. Gesetz ist merde chez merde. Überall auf Welt darf Trüffeln sammeln. Wie haben Sie eigentlich herausgefunden, dass hier welche wachsen? Ich bin aus Sarlat-la-Canéda. Wir sammeln immer Périgord-Trüffeln. Ich habe im Wald mit Zufall Trüffeln gefunden. Boden ist dazu gut. Dann habe ich Recherche gemacht. In Süddeutschland gibt immer Trüffeln, sogar bis hoch zu Kassel, Halberstadt. Aber hat vergessen. Deshalb, Mähendertrüffeln ist Pilz von Jahr 2001. Ich habe Trüffelhuhn gekauft und Trüffeln von Farm. 5 Jahre habe ich gewartet. Dann kommt blödes Schwein und frisst. Wer hat Ihren Trüffelhuhn vergiftet? Christoph, weil ich Fremder bin. Ein anderes Dorf. Sie vergessen die Sau, die Sie geschlachtet haben. Herr Sarkowski, gegen Sie läuft ein Ermittlungsverfahren. Sie melden sich täglich bei Herrn Krause. Sarkulowski. Bin ich wieder im Dienst? Auf Zeit und ehrenamtlich. Ich habe Trüffeln doch selbst angebaut. Aber im Wald, nicht auf einer Plantage. Außerdem haben Sie gemeinsam mit dem Knollenwirt die Kundschaft betrogen. Wie viel haben Sie für Ihre Märztrüffeln erhalten? 300 Euro für Kilogramm. Hälfte wollte Christoph. Sie können Ihre Ziege ausschalten. Das dauert jetzt länger. Was dauert länger? Unser Gespräch und dessen Folgen für Sie. Okay, ich war's. So schwer war das aber auch nicht herauszubekommen. Dann beichten Sie mal. Unser Boden ist fruchtbar. Erna wusste das, sie war klug. Wer ist Erna? Ein Prachtstück von einem Husumer Protestschwein. Protestschwein? Heißt das wirklich so? Ja. Sie hat noch ihre Ferkel gesäugt. Trotzdem hat Philipp sie erschlagen. Und um sich an ihn zu rächen, töten Sie einen Fremden? Ich habe seinen Hund vergiftet. Pat. Ihr seid bescheuert. Der denkt, er kann sich alles nehmen. Erst hat er sich Conny geholt, dann wollte er den Wald für sich. Aber die Hälfte gehört zu Groß Morla. Also haben Sie Erna losgeschickt, dass sie alle Trüffeln vernichtet. Ich wusste überhaupt nichts davon. Erna hat sie selbst gefunden. Reife Trüffeln riechen nach Eberhoden. Deshalb sind Sauen wild drauf. Ich habe gesehen, wie Erna die Dinger ausgräbt und frisst. Und dann war sie tot. Ich habe Philipp beobachtet, wie er mit seinem Köter im Wald unterwegs war. Nachts. Er hat ihm die Pilze gezeigt. Und immer wenn Philipp welche gefunden hat, hat er die zur goldenen Knolle gebracht. Sie haben einen netten Nebenverdienst gewittert und Philipp erpresst. Er war auf unserer Waldseite. Ich habe Pacht eingezogen. Dann taucht ein Fachmann auf und alles droht aufzufliegen. Sie müssen fürchten, dass Ihre Pachteinnahmen versiegen und töten den Mann. Quatsch. Das ist wirklich unlogisch. Christoph hat Philipps Hund getötet. Also konnte der gar keine Pilze mehr finden. Deshalb musste Christoph auch keine Angst haben. Philipp hat als Kind schon Trüffeln gesucht. Er weiß, wie das geht. Mit Hund ist es einfacher. Aber man kann sich ebenso an Rissen im Boden oder an Fliegen orientieren. Für mich existiert ein ganz klares Tatmotiv. Ich war vorgestern im Wald. Ich wollte Esskastanien sammeln. Die wachsen auf unserer Seite. Ich habe einen Streit gehört, dann einen Schrei. Worum ging es in dem Streit? War zu weit weg. Als wieder Ruhe war, bin ich vorsichtig hin. Der Mann war schon tot. Was haben Sie dann gemacht? Was schon? Gepflügt. Ich wusste, dass Krause ihn irgendwann findet. Ich wollte mit der ganzen Scheiße nichts zu tun haben. Haben Sie am Tatort irgendetwas bemerkt? Ein Auto ist weggefahren. Ziemlich schnell. Was für ein Auto? Ein dunkelblauer Van. Haben Sie sich das Kennzeichen gemerkt? Der war schon zu weit weg. Aber vor der goldenen Knolle steht manchmal ein Wagen, der genauso aussieht. Warum haben Sie mir das gestern nicht erzählt? Wegen des Köters. Kraut hält zu Kraut. Sagte meine Großmutter immer. Sie melden sich morgen früh im Kommissariat und wiederholen Ihre Aussage. Krause, Sie folgen uns zur goldenen Knolle. Ich habe keine Fahrerlaubnis mehr. Wegen der MPU. Legen Sie sich hinten in meinen Wagen, aber sichern Sie Ihre Flinte. In den Leichenwagen? 10 Minuten Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und das gratis. Einsteigen. Bitte kommen Sie in mein Büro. Der Gastraum ist voll. Haben Sie den Mörder? Die Luft wird langsam dünn für Sie, Herr Herrmann. Sehr, sehr dünn. Kann ich einen kleinen Kräuter haben, dort auf dem Schreibtisch? Mund zu Krause. Was für ein Auto fahren Sie? Ein Lieferwagen, Ducato. Und Ihre Frau? Ich bin seit 2 Jahren geschieden. Wem gehört der dunkelblaue Van, der immer vor dem Gasthaus parkt? Das kann nur der Wagen von meinem Stiefvater sein. Wer ist das? Wo ist er? Sie kennen ihn. Franz Erdmann, unser Bürgermeister. Herr Herrmann, denken Sie an Ihre Auflagen. Ich borge mir mal den Kräuter. Ihre Gemeinde macht einen ausgezeichneten Eindruck, Herr Bürgermeister. Wir haben lang und hart dafür gearbeitet. Partnergemeinde von San Giuseppe. Wo liegt denn das? In Piemont, Norditalien, weil wir Trüffel anbieten, die von dort kommen. Unsere ländliche Partnerschaft ist ein EU-Modellprojekt. Die Alba-Trüffeln im Gasthof sind bloß nicht echt. Was Sie wussten, weil Ihr Stiefsohn der Inhaber ist und Ihre Frau die Köchin. Haben Sie sich mal umgeschaut, wie die anderen Dörfer aussehen. Ohne den Gasthof säßen wir genauso im Dreck. Wen soll ich denn nun festnehmen? Hm? Ihre Frau, Ihren Stiefsohn, Sie? Nein, oder besser gleich alle drei? Warum wollen Sie uns ruinieren? Sie wurden am Tatort gesehen. Die Frage nach einem Alibi können wir uns daher sparen. Also, ich wollte mit ihm reden. Sie sind ihm hinterhergefahren. Er war allein im Wald. Ich habe ihm ein Angebot gemacht, ein sehr gutes Angebot. Für ihn stand die Ehre der italienischen Küche auf dem Spiel. Und für uns stand die Zukunft der ganzen Gemeinde auf dem Spiel. Sie meinen die EU-Fördergelder? Dieser Sturkopf wollte nicht mit sich reden lassen. Und deshalb haben Sie ihn mit seiner Trüffelschaufel erschlagen. Ganz einfach. Das hier ist mein Lebenswerk. Er hätte alles zerstört. Wo ist die Tatwaffe? Also ich... Bitte halten Sie meine Frau und meinen Stiefsohn heraus. Hier werden einige Leute ernsthafte Probleme bekommen. Meine Frau weiß nichts. Wir haben ihr gesagt, dass die Trüffel jedes Jahr anders aussehen. Schippe und Brieftasche habe ich in den Fluss geworfen. Ich rufe die Streife. Die wird Sie dem Haftrichter vorführen. Ja. Wir schließen Sie so lange ein. Herr Krause? Hier? Ja, Sie haften persönlich dafür, dass der Täter nicht entkommt. Ziehen Sie notfalls auf die Beine. Krause, der Kräuter ist für Sie. Wenn alles vorbei ist, gehen Sie zur Therapie. Ich kann doch nicht so einfach. Gut, dann gibt's eben jetzt nichts zum Trinken. Ja, ich versuch's. Hier, teilen Sie sich's ein. Und Krause, von wegen Klosettspülung. Die Destille in Ihrem Haus verschwindet bis morgen. Vorsprung. Der Knochenbrecher soll sich wundern. Oh! Scheiße. Krause! Hörst du mich? Ich darf nicht mit dir reden. Du musst darum kämpfen, dass Groß Morla und Solverdingen eine Gemeinde werden. Bis ich wieder frei bin, machst du den Bürgermeister. Ich setz mich dafür ein. Du wirst wegen Mord angeklagt. Ach was? Das war höchstens Totschlag. Die gemeinsamen Förderanträge liegen ausgefüllt in meiner Schublade. Du musst nur unterschreiben und bis zum 1.9. einreichen. Hast du verstanden? Habe ich. Ich habe getan, was ich konnte. Jetzt bist du dran. Wenn du bloß nicht immer alles alleine machen würdest. Der Italiener hätte auch vom Hochstand fallen oder im Fluss ertrinken können. Entweder du führst meine Arbeit fort oder ich wiederhole vor Gericht, was du da gerade gesagt hast. Scheiße, Franz. Scheiße. Sie humpeln ja. Nur eine Prellung. Was ist es denn geworden? Ein Mädchen. Friederike. 3 Wochen zu früh, aber kerngesund. Mein Glückwunsch. Dann sind Sie ja bald Oma. Ich habe Ihnen eine Senfgurkenpizza gebacken. Oh, danke. Offenbar sind Sie nicht ausgelastet. Ich bin eine Woche krankgeschrieben. Damit hätten Sie ruhig warten können, bis ich wieder zum Dienst erscheine. Frau Dorst. Frau Kriminalkommissarin. Katja, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Mhm. Ich hatte einen Unfall mit meinem Dienstfahrzeug. Ja, tut mir leid, dass man Ihnen nur ein Pedelec bewilligt hat. Für mich wird das wahrscheinlich ziemlich teuer. Machen Sie sich keine Sorgen. Die Polizeidirektion hat es versichert. Ich brauche von Ihnen eine Art Führungszeugnis und ganz formlos. Wozu? Ich habe das... Naja, ich habe mein Pedelec ein bisschen frisiert. Deshalb will die Versicherung nicht zahlen. Zweier. Sie sind ein geniales Arschloch. Tuba Letalis. Kriminalhörspiel von Christian Hussel. Es spielten Egon Zweier, Auszubildender Horst Koterba. Dr. Scherenschleifer, Rechtsmediziner Klaus Spürkel. Bruno Krause, Verkehrspolizist AD Jörg Löw. Katja Dorst, Kriminalkommissarin Hanna Plass. Gastwirt Hermann, Norbert Beilharz. Bürgermeister Erdmann, Ernst Konarek. Sowie Wilmar Bieri, Andre Holetzi, Dino Scandagliato, Roger Siffer und Reinhold Weiser. Komposition Frank Meerfort. Ton Rolf Knapp. Technik Sabine Klunzinger. Regieassistenz Christina Huch. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Deutschlandradio Kultur 2014.